Abschnitt 8 aus Gedichte von Oskar Wiener. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sag es nicht. Sag es nicht, geliebtes Herzchen, sag es nicht, dass wir heimlich uns gesprochen, sag es nicht, dass sich unsere Lippen fanden, wir zusammen aufgestanden, sag es nicht, geliebtes Herzchen, sag es nicht. Sag es nicht, geliebtes Herzchen, sag es nicht, dass wir nachts im Wald gewesen, sag es nicht, dass dem Heiland wir begegnet, er uns heimlich eingesegnet, sag es nicht, geliebtes Herzchen, sag es nicht. Ende von Sag es nicht.